Sabine. Sabine. Und ich wusste genau, ich halte nicht aus, das Leben ohne sie ist erkannt und raus, Sabine. Ich wollte mit ihr reden, doch ich traute mich nicht. Sie lächelte so warm in mein dummes Gesicht. Sabine. Sabine. Und ich wusste genau, ich halte nicht aus, das Leben ohne sie ist erkannt und raus, Sabine. Da spricht sie mich an und ich verstehe nichts mehr. Als sie zu mir sagte, will ich Geschlechtsverkehr. Sabine. Sabine. Und ich wusste genau, ich halte es nicht aus, das Leben ohne sie ist der kalte Traum, Sabine. Ja, yeah, Bernhard, Omas Brandler. Sabine.